Dessau-Roßlau, Köthen, Weißenfels, Naumburg, Aschersleben, Könnern, Halle, Eisleben, Leipzig, Landsberg, Merseburg, Teutschenthal, Schkopau, Oranienbaum, Bitterfeld, Bennstedt, Köthen, Wörlitz. Die Regionalnachrichten. Ich begrüße Sie zu dem, was wir hier Regionalnachrichten nennen. Und mir kommt das schon ein bisschen wie so eine Soap vor, denn wieder mal steht sie auf dem Prüfstand, die Universitätsklinik in Kröllwitz. Ein Gutachter der Landesregierung hat Mitte letzter Woche festgestellt, dass mit jährlich 15 Millionen Euro Verlust zu rechnen sei ab September. Da drohe dann der Einrichtung also die Zahlungsunfähigkeit. Das war die Meldung, die in der Zeitung stand, große Schlagzeile und sofort die Landesregierung auf den Plan rief und einmal mehr auch wieder laute Überlegungen zu einer Fusionierung der beiden Standorte Halle und Magdeburg. Wie nun weiter? Das ist die Frage. Keiner weiß es so richtig und alle paar Tage machen neue Gerüchte und Mutmaßungen die Runde. Die Leitung der Klinik zweifelt die Seriosität des Gutachtens an. Finanzminister Jens Bullerjahn, der legt schon mal vorsorglich die Finanzierung des Zahnklinik-Neubaus auf Eis. Das tut jetzt der Zukunftsfähigkeit der Uniklinik wahrscheinlich auch nicht wirklich gut. Und in diese Unsicherheit hinein veröffentlichte in der letzten Woche die Mitarbeiterschaft der Uniklinik einen offenen Brief an die Landesregierung. Und in diesem Brief fordert sie von der Regierung konkrete Aussagen über Pläne und Finanzierung der künftigen Klinik oder der künftigen Ausrichtung der Universitätsklinik. In dem Brief verweisen die Mitarbeitenden auch darauf, dass sie bereits seit 2006 auf erhebliche Bestandteile ihres Einkommens verzichten. Nun ist das mit den offenen Briefen so eine Sache. Es gibt im besten Fall ein kleines Medienecho. Den Entscheidungsträgern ist so eine Äußerung dann doch ganz gern mal egal. Allerdings, wir haben Mai, wir haben sogar schon den 13. Mai, wir stehen kurz vor einer Wahl und das nutzen natürlich auch die Verfasser des offenen Briefes. 4.500 Mitarbeitende und 2.000 Studierende, die verlangen nicht nur Aufklärung, sondern sie verlangen vor allem auch, dass man mit ihnen redet, dass man sie in Entscheidungen einbezieht. Ansonsten, so steht das, naja, nicht nur zwischen den Zeilen, sondern ziemlich deutlich in dem offenen Brief. Ansonsten könnten da einige Kreuzchen an anderer Stelle gemacht werden als üblicherweise. Nun muss man natürlich zu bedenken geben, dass so eine Europawahl und auch eine Kommunalwahl, das ist ja das, was da ansteht, mit Landespolitik vielleicht nicht ganz so viel zu tun haben. Was Magdeburg entscheidet, das gefällt mitunter auch den Vertretern in Halle nicht immer. In diesem Fall, also Universitätsklinikum, sogar überhaupt gar nicht. Aber welche Möglichkeiten hat denn jetzt so ein Lokalpolitiker eigentlich? Hendrik Lange von der Linken, der sieht es so. Ich denke, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums, aber auch für die Studierenden, ist es auf jeden Fall wichtig, dass auch der Stadtrat an der Stelle Solidarität zeigt. Und von daher denke ich, ist das erstmal wichtig, dass die Stadt auch das Signal nach Magdeburg schickt, dass diese Politik eben für falsch gehalten wird. Das hat natürlich erst in erster Linie appellarischen Charakter. Dessen sind wir uns auch bewusst. Aber ich glaube, dass viele Leute, die eben dort arbeiten, beziehungsweise auch die Leistung des Universitätsklinikums schätzen, genau diese Solidarität auch durchaus zu schätzen wissen. Ich finde ja, dass die Stadt an vielen Stellen der Landesregierung auch schon sehr stark entgegengekommen ist. Und da wäre es natürlich schön, wenn die Landesregierung auch der Stadt an bestimmten Stellen ein Stückchen weiter entgegenkommt. Aber Druck aufbauen kann eine Stadt an der Stelle nicht. Das Klinikum gehört dem Land. die sind, am Ende ist es die Landespolitik, die dafür verantwortlich ist. Ich sage aber mal so, ja, in Frankreich haben Kommunalwahlen dazu geführt, dass eine ganze Regierung umgebildet wurde. Und insofern darf man Signale, die aus der Kommunalpolitik kommen, auch an bestimmten Stellen nicht einfach so geringschätzen. Wie gesagt, der Stadtrat kann an der Stelle wahrscheinlich wirklich nur appellarisch wirken. Das ist schade, aber es ist halt so. Ähnlich wie Hendrik Lange schätzt auch CDU-Mann Roland Hildebrand die Lage ein. Allerdings findet er, dass es da doch noch ein paar Möglichkeiten der Einflussnahme gäbe. Für die kommunalpolitische Ebene ist es natürlich schwierig, auf rein landespolitisch verantwortete Felder Einfluss zu üben. Allerdings ist es natürlich so, dass auch ein Stadtrat oder kommunalpolitisch Verantwortliche insofern Einfluss nehmen können, dass sie natürlich über ihre Mitgliedschaft in ihren Parteien auf die landespolitische Ebene versuchen, Einfluss auszuüben im Interesse der Stadt Halle. Das andere wäre sicherlich auch, dass man versucht, dass, ich sag mal so, die indirekten Einflussmöglichkeiten, also außerhalb der parlamentarischen Abstimmung, nämlich das Vertrauen von, sagen wir mal, Ministern, Staatssekretären, Abteilungsleitern, Referatsleitern in den Ministerien, ist aus meiner Sicht ausbaufähig. Wenn wir hier als Stadt besser vernetzt wären, wäre es sicherlich auch einfacher, hallische Interessen besser vertreten zu können, ohne deswegen gleich immer sozusagen die ganz große Trommel anschlagen zu müssen. Es reicht schon aus, wenn man, ich sag mal so, eine gewisse Vertrauensebene hat zwischen der politischen Führung des Landes und den, sagen wir mal, den wichtigsten lokalen Vertretern. Hier sehe ich ehrlich gesagt relativ wenige, bis gar keine Ansätze, die mich zufriedenstellen würden, mich persönlich. Mehr Vernetzung, mehr direkten Kontakt, das sieht also CDU-Stadtrat Roland Hildebrand als einen Weg. Er verweist dann als Beispiel auch ganz gern auf eine Situation vor knapp einem Jahr, ja, etwa ein Jahr ist das her. Damals ging es auch schon um Universität und Medizin, also medizinische Ausbildung. Da sollte nämlich die vorklinische Ausbildung in Halle gestrichen werden. Kurz nach der Veröffentlichung des Gutachtens des Wissenschaftsrates hatten wir, und das war nach meinem Kenntnisstand auch das einzige Mal, den verantwortlichen Landesminister, Herrn Hartmut Möllring, bei uns hier in Halle zu Gast. Ich meine, es war insofern erfolgreich, dass der Minister sich nochmal deutlich zum Standort bekannt hat, im Namen der Landesregierung. Ich gehe davon aus, dass die Landesregierung bei ihrer Position bleibt. Das heißt, sowohl die Universitätsmedizin, das heißt, die Uniklinik wie auch die vorklinische Ausbildung bleiben am Standort Halle erhalten. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, hat ja die medizinische Fakultät, die Führung der medizinischen Fakultät ja auch selber schon Sparvorschläge gemacht, die in der Überprüfung sind und nach meinem Kenntnisstand auch in Teilen auch wahrscheinlich umgesetzt werden. Insofern kommt die Universitätsmedizin und die medizinische Fakultät ja der Forderung der Landesregierung entgegen. Insofern sehe ich ja hier zwischen Landesregierung und Universitätsmedizin eigentlich eine vernünftige Zusammenarbeit. Im Grunde also nicht ganz der falsche Weg. Naja, eigentlich sogar schon der richtige Weg, der gegangen wird. Vielleicht auch ein Ruf nach Besonnenheit. Nicht jedes Gutachten wird so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Sparmaßnahmen oder effizientere Strukturen heißen nicht, dass das Uniklinikum als Ganzes in Frage gestellt würde. So würde ich jetzt mal die Meinung von Roland Hildebrand zusammenfassen. Hendrik Lange von den Linken, der findet da ganz andere Worte und Forderungen, zumal derzeit das Beispiel aus Gießen-Marburg die Runde macht. Das Uniklinikum oder die beiden wurden erst fusioniert, dann privatisiert und jetzt sind sie dann doch pleite. Wir haben hier das Glück in Halle für unsere Region in Sachsen-Anhalt Süd einen Maximalversorger zu haben. Das heißt, eine Versorgungseinheit, Einrichtung, wo schwerste Fälle hinkommen können. man will sich nicht vorstellen und kann sich nicht vorstellen, dass das nicht mehr existieren würde. Und deswegen ist eben die Landespolitik aufgefordert, alles daran zu setzen, dass genau dieses Szenario nicht kommt. Ob die Fusion jetzt die richtige Variante ist, ich denke, es muss eher in Richtung Kooperation gehen. Denke, das ist viel sinnvoller. Und da muss dann halt wirklich die Landespolitik endlich mal Farbe bekennen und eine ordentliche Planung für die Krankenhauslandschaft machen. Denke, das ist viel sinnvoller, als jetzt darüber nachzudenken, wie man irgendwelche Einheiten zusammenbinden kann, was dann am Ende vielleicht doch wieder nicht richtig klappt. Klare Ansagen und Forderungen an die Landespolitik. Ähnlich sieht es bei den Kürzungsplänen für die anderen Bereiche der Uni aus. Der Jahrmarkt der Wissenschaften, organisiert von Studierenden selbst, der führte in der letzten Woche vor, was verloren gehen würde, wenn Geografie, Medienwissenschaften, Psychologie, Informatik oder das Lehramt Sport abgeschafft würden. Da wurde dann vor allem inhaltlich argumentiert. Leider hat das ja in den vergangenen Monaten nicht immer gefruchtet. Jetzt erhalten die Protestierenden allerdings Unterstützung, und zwar von einer Seite, die sich bislang eher zurückgehalten hatte. Am Donnerstag meldete sich die Vereinigung der Halleschen Innenstadthändler zu Wort. Die treten auch auf unter dem Namen City-Gemeinschaft. Ihr Argument: geplante 3000 Studierende weniger in Halle, das bedeutet auch weniger Besucher in Restaurants und Cafés, weniger Fahrgäste für die HAWAG, weniger Besucher in den Museen und Kultureinrichtungen und auch weniger Umsätze für den Handel. Zudem weniger vermietete Wohnungen, sinkende Mieteinnahmen. Ich weiß natürlich nicht, ob die City-Gemeinschaft da in der Historie gekramt hat. 1806, da war es nämlich schon mal ähnlich zugegangen. Da hatte Napoleon die Universität hier in Halle geschlossen. Aber lassen wir diese historische Randnotiz beiseite. Das Wirtschaftsargument, das wird hier also heranzitiert. Und das war und ist ja bei vielen Entscheidungen ausschlaggebend. Vielleicht hat also diese City-Gemeinschaft, die Vereinigung der Halleschen Innenstadthändler, mit dieser Aussage also mehr bewirkt als alle bereits gelaufenen studentischen Aktionen zuvor. Na, jetzt müssen wir das natürlich auch nicht überbewerten, was die City-Gemeinschaft da gemacht hat, denn eine Reaktion der Landesregierung hat es, zumindest meines Wissens nach, bislang noch nicht gegeben. Und damit wäre ich bei einer weiteren Meldung aus der letzten Woche. Nachdem der Stadtrat dem Antrag der Stadtverwaltung entsprach und den Abriss des Künstlerhauses 188 beschlossen hatte, da wurde dieser Beschluss zur Genehmigung an das Landesdenkmalamt übergeben. Denn das Künstlerhaus 188 ist ein Gebäude, was unter Denkmalschutz steht. Dieses Landesdenkmalamt, das hat die Unterlagen und damit die Entscheidung an das Kultusministerium delegiert. Denn dieses Kultusministerium ist die oberste denkmalrechtliche Instanz. Das war die winzige Meldung in der letzten Woche. Mittwoch oder Donnerstag stand es in der Zeitung, aber die hat durchaus Tragweite, denn das Kultusministerium unter Minister Stefan Dorgalow hat sich in den letzten Monaten ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was die Entscheidungen zur Kultur im Land angeht. Sicher, da gab es harte Vorgaben und Sachzwänge, aber allein die Tatsache, dass die Empfehlungen des Kulturkonvents, der da 3 Jahre lang getagt hat, und seine Empfehlungen spielten bei den letzten Entscheidungen und Vorgaben überhaupt keine Rolle, fanden gar keine Berücksichtigung. Das lässt jetzt schon einiges darüber erahnen, welche Argumente eigentlich wirklich zählen. Ich fürchte, dass in diesem Fall auch der ungewohnt parteiische und kritische Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung hier wenig bewirken wird und das 188 vermutlich ja, aus Geldgründen doch abgerissen oder zum Abriss freigegeben wird, damit die Fördermittel halt fließen können. Das ist jetzt das Horrorszenario, aber warten wir es ab. Ich halte Sie hier auf dem Laufenden. Das Künstlerhaus 188 und sein geplanter Abriss ist ja nebenbei auch noch ein ganz schönes Beispiel dafür, wie die zwei Instanzen Stadtverwaltung und Stadtrat so agieren oder ich nenne es mal, sich gegenseitig in die Pfanne hauen. Wobei in diesem Fall, muss man mal ganz ehrlich sagen, war es vor allem die Verwaltung, die nicht gerade mit offenen Karten gespielt hat. Immerhin wurde ja vor ein paar Wochen plötzlich bekannt, dass ja der Umzug der Ateliers und Einrichtungen aus dem 188 dann doch mehr als 1 Million Euro kosten würde. Habe ich hier schon drüber berichtet, muss ich nicht wieder ausführen, aber ich möchte Sie darauf hinweisen, wie kompliziert offenbar Stadtplanung ist. Ein schwieriger, schwieriger Prozess, weshalb Dietmar Weyrich von den Grünen in der letzten Woche wohl auch aktiv geworden ist, als er nämlich aus der Presse von einem Flächentausch erfuhr. Denn die Stadtverwaltung hatte dem Pumpenbauer KSB, also diesem Betrieb, ein 12,5 Hektar großes Grundstück im Starpark an der Autobahn A14 gegeben, im Tausch gegen ein 2,8 Hektar Grundstück in der Innenstadt von Halle. Auch wenn Sie jetzt vielleicht nicht vorstellen können, was das ist, ein Hektar. Also ich habe damit ja durchaus immer noch Schwierigkeiten. Allein die Zahl 12,5 gegen 2,8, das klingt schon ein wenig nach Ungleichgewicht, könnte man vermuten. Dietmar Weyrich, der formuliert dann seine Fragen auch folgendermaßen. Was plant die KSB, die ja offensichtlich diese 12 Hektar Flächen im Starpark bekommen hat, mit diesen Flächen? Was hat die Stadtverwaltung mit den 2,6 Hektar innerstädtischen Flächen vor? Ist der ganze Tausch auch wertgleich gelaufen? Also sind die Grundstücke gleich zu bewerten? Das alles sind die Fragen, die wir gestellt haben und ich denke, es ist notwendig, darauf auch schnell eine Antwort zu bekommen. Es geht gar nicht darum, dass wir da unbedingt misstrauisch sind, sondern dass wir einfach ein Informationsrecht als Stadträte haben. Und da die grüne Fraktion kein Mitglied in dem Aufsichtsrat dieser Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis hat, haben wir da überhaupt keine Informationen zu diesen Vorgängen und deswegen haben wir diese Fragen gestellt. Und ich denke, nicht zuletzt hat auch die Öffentlichkeit ein Recht, darüber informiert zu werden, was dort vorgeht. Klingt jetzt erstmal noch recht entspannt, was Herr Weyrich da formuliert. Der Stadtrat macht von seinem Informationsrecht Gebrauch und fragt nach. Etwas brisanter und mit etwas mehr Erbosungspotenzial kann ich die ganze Geschichte aber schon noch versehen, denn wissen Sie eigentlich, was der Starpark ist? Nicht? Da müssen Sie jetzt keine Angst haben und sich auch nicht schämen, denn bis vor wenigen Wochen hatte ich auch überhaupt keine Ahnung, was das sein soll. Der Starpark ist nämlich gar nichts. Oder anders ausgedrückt, eine Wirtschaftsförderungsruine. Der Starpark ist ja mal eingerichtet worden, um einen Großinvestor anzulocken. Man wollte ihm 200 Hektar zusammenhängende Fläche zur Verfügung stellen, um einen Rieseninvestor ein entsprechendes Angebot machen zu können. Und das vollkommen am Bedarf vorbei. Und man muss noch eins dazu sagen, es sind in den Starpark bis jetzt ungefähr 100 Millionen Euro öffentliche Mittel geflossen, sodass eben jetzt diese verfahrene Situation entstanden ist, dass das Geld ausgegeben wurde. Aber da vor den Toren Halles ein beleuchteter Acker steht, der uns noch zusätzliche Kosten verursacht. Unter anderem für die Stromanlage und auch für die Pflege der Grünflächen fallen jährliche Kosten an und die können noch nicht mal über die laufenden Grundstücksverkäufe gedeckt werden. Damit bin ich jetzt eigentlich auch schon wieder am Ende dieser Regionalnachrichten. Wie immer ist das lediglich ein Ausschnitt dessen, was passiert und passiert ist. Ihr könnt jetzt noch stundenlang weiter schwatzen und mich unterhalten. Eins habe ich allerdings doch noch für Sie, so ein Blick in die Zukunft. Etwas, das nicht unbedingt in der Zeitung steht. Ich habe nämlich in der letzten Woche meine Wahlunterlagen bekommen. Ich gehe Brief wählen. Oder kann ich Ihnen ja jetzt mal verraten, ich habe die Wahlscheine ausgepackt. Es wird schwer, sich zu erscheinen, genau. Auf meinem Zettel zur Stadtratswahl, da stehen nämlich also 70 Namen und als ich mir die so durchlas, merkte ich, die wenigsten davon sagen mir was. Und das, obwohl ich an dieser Stelle ja schon die eine oder andere Person habe zu Wort kommen lassen. Da haben Sie jetzt also tatsächlich die Qual der Wahl und vor allem noch recht viel zu tun, um wirklich Ihre Favoriten rauszufinden, also die Menschen, die in den kommenden Jahren ihre Interessen vertreten sollen. Noch schwieriger wird's, kann ich Ihnen auch schon verraten, ach, vielleicht wird's auch einfacher, wenn Sie sich diesen Europawahlzettel anschauen. Da stehen nämlich auf der ganzen Liste nur 4 Personen aus Sachsen-Anhalt drauf. Da könnte es also sein, dass die lokalen Interessen in Straßburg sehr viel weniger eine Rolle spielen werden. Allerdings geht es ja jetzt vielleicht bei einigen Parteien tatsächlich mehr um Dinge, die vor allem transnational oder global angegangen werden müssen. Wie auch immer, ich wünsche Ihnen in diesem Sinne für die kommenden Tage viel Aufmerksamkeit und Scharfsinn und ich freue mich auf die nächste Aufgabe der Regionalnachrichten.